Mutter der Leidenden. Du warst es, die mich zu deinem Sohn führte, als ich von Jesuiten indoktriniert. Meine Liebe zu Jesus, zur arianischen Heresie herabsetzte. Du warst es, die mich nach Nevada brachte, als in den USA niemand mich anstellen wollte. Dort öffnetest du mein einziges Drehbuch, auf der Seite, wo Philipp II durch Portugal schritt. Portugal öffnete mir seine grünen Pfade, überwand bürokratische Hürden, du erleichtertest mein Arbeitsvisum. Am 20. August 1998 in den Vereinigten Staaten. Ich verließ Philadelphia um 7 Uhr morgens und kam um 9 in Newark an. 20 Bewerber standen in der Schlange, in meiner Eile drängelte ich mich vor. Ein gerechter Mann zeigte mich an, doch als er mich sah, erkannte er nicht meine Angst, sondern deine liebevolle Gegenwart. Kein Problem, sagte er geblendet. Es muss nur noch in der Botschaft in New York genehmigt werden, sagte der Konsul. Mein Flug ging um 4. Ich eilte um 11 zu meinem Auto, das ein neidischer Kollege zerstört hat. Und ich betete zu dir, um meine Reise nicht zu verlieren. Du öffnetest die Autobahnen für mich. Und ohne New York zu kennen, führtest du mich zur Botschaft mitten in Manhattan. Damals betete ich täglich zu dir. Ich fand einen Parkplatz in einer Straße, wo sonst niemand einen findet. Und sah eine Dame näher kommen. Ich fürchtete, wie so oft, die Ablehnung. Doch diese Dame lächelte und hörte mir zu. Wo ist die Botschaft von Portugal? Genau in der Mitte dieses Blocks, sagte sie. Ich trat ein, es war 12 und wurde sofort bedient. Wie seltsam, dass heute wenig Arbeit ist, sagte der Beamte und stempelte meinen kolumbianischen Pass. Ich ging sofort los auf der Suche nach dem linken Tunnel. Ich fürchtete Staus, doch die Straßen wurden an diesem Donnerstag wundersamerweise leer in New York. Ich fuhr in den Tunnel ohne ein einziges Auto neben mir und nahm freie Autobahnen. Ich beschleunigte und kein Polizist hielt mich an. In Philadelphia war es 2:30, als ich mein Auto den Gläubigern übergab. Unredliche Versuchungen ignorierend. Du wirst den Flug verpassen, wiederholten Azucena und Coralie. Doch in meiner Brust flüstest du Hoffnung ein. Ich erschien am Schalter um 3:20 Uhr. Du hast Glück, dass der Flug verspätet ist. Ich stieg ins Flugzeug und wurde in die erste Reihe gesetzt. Am Morgen des 29. August erstrahlte Paris. Maria, Mutter der Leidenden, du warst es, die mich zu deinem Sohn führte. Als ich von Jesuiten indoktriniert